Am Montag trüb und zeitweise Regen oder Niesel, im Tagesverlauf ab 1000 Meter Schnee, bei teils böigem Westwind zwischen 1 und 8 Grad. Die Zeit 22.03 Uhr. SWR Contra, das Informationsradio. In SWR 1 Leute sind Sie alle zu Gast. Show- und Sportstar, Politiker, Nobelpreisträger, Wissenschaftler oder einfach Menschen mit einer interessanten Biografie. Die Talksendung mit Wolfgang Heim, jetzt in SWR Contra. Wie lange waren Sie so eng mit Michael Jackson zusammen, dass Sie sagen können, vertraut er sogar?